Erster ein Lied von David für den Chef der Musik. Zweiter Herr, du hilfst mir. Ich brauche Schutz. Bitte rette mich. Du bist gut. Dritter, bitte höre mich. Hilf mir schnell. Sei wie ein starker Berg für mich. Vierter, du bist mein Schutz. Du führst mich. Dein Name ist groß. Fünfter, du rettest mich aus der Falle. Meine Feinde sind böse. Du bist mein Schutz. Sechster, ich gebe mein Leben in deine Hand. Du rettest mich, treuer Gott. Siebter, andere Menschen glauben an falsche Götter. Aber ich vertraue dir, Herr. Achter, ich freue mich sehr. Du siehst meine Not. Du kennst meine Angst. Neunter, du gibst mich nicht den Feinden. Ich bin jetzt frei. Zehnter Herr, sei gut zu mir. Ich habe große Angst. Mein Körper ist schwach. Elfter, ich bin sehr traurig. Mein Leben ist schwer. Ich habe keine Kraft mehr. Zwölfter, meine Nachbarn lachen über mich. Meine Freunde haben Angst. Sie laufen weg. Dreizehnter, alle haben mich vergessen. Ich bin wie ein kaputter Topf. Vierzehnter, viele Leute reden schlecht über mich. Sie wollen mich töten. Fünfzehnter, aber ich vertraue dir, Herr. Ich sage, du bist mein Gott. Sechzehnter, mein Leben ist in deiner Hand. Rette mich vor meinen Feinden. Siebzehnter, sei freundlich zu mir. Hilf mir, weil du mich liebst. Achtzehnter Herr, hilf mir. Die bösen Menschen sollen still sein. Neunzehnte Lügner sollen nicht mehr sprechen. Sie sind stolz und böse. Zwanzigster, du bist sehr gut. Du hilfst allen Menschen, die dir vertrauen. Einundzwanzigster, du versteckst sie bei dir. Du schützt sie vor bösen Worten. Zweiundzwanzigster, danke, Herr. Du hast mir in der Stadt geholfen. 23. Ich hatte Angst. Ich dachte, Gott sieht mich nicht. Aber du hast mich gehört. 24. Liebt den Herrn. Er schützt gute Menschen. Er straft stolze Menschen. 25. Seid stark und habt Mut. Vertraut auf den Herrn.